Die verscheuchten Elefanten. In den letzten Kapiteln war davon die Rede, wie man die Fähigkeit entwickelt, die rechte Hand nicht wissen zu lassen, was die linke tut. Das ist ja die Voraussetzung für die besprochenen Mechanismen. Nun soll das genaue Gegenteil zur Sprache kommen. Nicht die Herstellung, sondern die Vermeidung eines Problems zum Zwecke seiner Verewigung. Das Grundmuster dafür liefert die Geschichte vom Mann, der alle 10 Sekunden in die Hände klatscht. Nach dem Grunde für dieses merkwürdige Verhalten befragt, erklärt er, um die Elefanten zu verscheuchen. Elefanten? Aber es sind hier doch gar keine Elefanten. Darauf er. Na also, sehen Sie? Die Moral von der Geschichte ist, dass Abwehr oder Vermeidung einer gefürchteten Situation oder eines Problems einerseits die scheinbar vernünftigste Lösung darstellt, andererseits aber das Fortbestehen des Problems garantiert. Und darin liegt der Wert der Vermeidung für unsere Zwecke. Zur besseren Erklärung ein weiteres Beispiel. Wenn einem Pferd durch eine Metallplatte im Stallboden ein elektrischer Schock in einen Huf zugeführt wird und kurz davor ein Summerzeichen ertönt, so bringt das Tier sehr rasch diese beiden Wahrnehmungen in scheinbar ursächlichen Zusammenhang. Das heißt, jedes Mal, wenn der Summer ertönt, wird das Pferd nun den betreffenden Huf anheben, um dem Schock zu entgehen. Ist einmal diese Assoziation zwischen Summer und Schock hergestellt, so ist der Schock nicht mehr nötig. Der Summer allein führt zum Anheben des Hufs. Und jeder dieser Akte der Vermeidung verstärkt im Tiere, so dürfen wir wohl annehmen, die Überzeugung, dass es damit die schmerzvolle Gefahr erfolgreich vermieden hat. Was es nicht weiß und auf diese Weise auch nie herausfinden kann, ist, dass die Gefahr schon längst nicht mehr besteht.